Einsam und verlassen stehe ich auf diesem Haus. Die Welt sieht ohne dich sowieso so dunkel aus. Auf der Straße ganz da unten sind die Menschen ja so klein. Lasse ich mich fallen, werde ich nicht mehr einsam sein. Warum hast du mich verlassen? Warum gehst du weg von hier? Dafür könnte ich dich jetzt hassen, denn du gehörst nun mal zu mir. Wo ist es nur geblieben, das große, stille Glück? Ich schrei es aus mir raus. Ich will dich wieder zurück. Ich höre die Stimmen aus der Vergangenheit. Und ich suche nach deiner Zärtlichkeit. Ich höre die Stimmen aus einer anderen Welt. Und ich tu das, was dir gefällt. Ich hör die Stimme aus der Vergangenheit. Und ich suche nach deiner Zärtlichkeit. Ich spür die Sehnsucht nach einem anderen Platz, wo ich dich finde, mein lieber Schatz. Mich nicht aufgeben, es ist schon sonderbar. Du hast mich grad gerufen, nichts wird, wie es einmal war. Das Leben, es geht weiter, wenn nicht für dich, dann doch für mich. Ich werd meinen Wunsch erfüllen, ich will nur eins, nur dich. Nun steh ich vor deiner Wohnung, vor deiner neuen Tür. Du bist nun dahinter, ach, was kann ich denn dafür? Ich höre diese Stille um dein schönes Grab. Ich spüre dich dort liegen in einem Eisensarg und höre Stimmen aus der Vergangenheit. Und ich suche nach deiner Zärtlichkeit. Aus einer anderen Welt. Und ich tu das, was mir gefällt. Ich hör die Stimmen aus der Vergangenheit. Und ich suche nach deiner Zärtlichkeit. Ich hör die Stimmen aus einer anderen Welt. Und ich tu das, den letzten verbotenen Schritt. Meine Finger wühlen in der Erde. Mein Verstand versetzt mir einen Tritt. Ich grabe immer weiter, dann kann ich den Sarg auch sehen. Ein kreischendes Scharnier. Und es ist geschehen. Die Zeit war so lang, du bist nun grau und alt. Deine Haut ist fast verwest und der Rest von dir